Hallo, herzlich willkommen zu einer regelmäßigen Folge der Wechselzonis. An meiner Seite der Treiber des Podcasts, Adrian. Hallo, Adrian. Hallo. Und neben Adrian und bei mir oben drüber sitzt der Ihr Mann, seid der einen eingefroren und ich höre Wettkampf. nichts mehr. Was? So, jetzt geht's wieder. Ihr wart komplett weg Oh, gerade. krass. Genau, als du eins gesagt hast, seid ihr rausgegangen. Egal, egal. Das, Adrian hat mich ja das, gehört, oder? ja, ich habe dich Deswegen. gehört. Das wird jetzt im Podcast beibehalten. Sehr genau. Da haben wir Wie gleich der wieder was für die Ludwig die Aufnahme Outtakes. crasht. Also so. Ich wollte jetzt schon anmoderieren mit denjenigen, Medienkompetenz. der einen Wettkampf nach dem anderen Ja, abgehakt, das ist aber nicht das mache ich meins. jetzt nicht mehr. Deswegen Ludwig ist auch da. Ja, hallo zusammen und Servus, endlich. Endlich. Ja, wie geht's uns denn heute, Leute? Wir haben uns hier mal in einem schönen herbstlichen Oktober zusammengefunden. Hab's ein bisschen bereut, dass ich heute so wenig Zeit hatte, weil es war echt schönes Wetter bei uns hier. Wie war's denn bei euch so? Habt ihr das Wetter gut genutzt? Na gut, genug um zu arbeiten, ja, aber alles andere ging heute nicht so viel. Also ja, also ich finde das Wetter auch cool, aber momentan bin ich etwas am Kränkeln und deshalb sportfrei für mich heute, aber nichtsdestotrotz, das Wetter ist schon cool, ja, das stimmt schon. Ludwig, habt ihr schon Schnee? Nee, um Gottes Willen, weit, weit weg davon, Gott sei Dank. Ja, mir geht es auch sehr, sehr gut. Ich bin auch sehr glücklich über die Temperaturen im Moment. Ich hatte heute Morgen tatsächlich, als ich ins Büro gefahren bin, auf dem Fahrrad eine dicke Winterjacke an. Die habe ich dann spätestens mittags abgelegt und bin abends dann im leichten Hemd nach Hause gefahren. Also mir ist es ganz recht jetzt im Moment so, wie es jetzt ist. Ich hoffe, das bleibt noch ein Weilchen, aber es sieht gar nicht so wahnsinnig gut aus, ehrlich gesagt. Also das kommt schon wieder der nächste Regen laut Wetter-App. Aber genießen wir die Tage, wie sie jetzt noch schön sind. Und insofern bin ich wettermäßig sehr, sehr froh. Ich bin gesund. Die Wiesn ist gestern zu Ende gegangen in München. Wir nehmen hier Montag auf. Und ich habe es geschafft, sehr diszipliniert zu sein und nur in der ersten Woche zu gehen, wie ich es mir auch vorgenommen habe, und bin deshalb ohne Wiesengrippe bisher durchgekommen. Und ich klopfe jetzt mal auf Holz und hoffe, dass es jetzt auch keine weiteren Nachwehen gibt. Auch in der Familie nicht. Sehr Das gehört gut. auch also zum Jahresplan dazu, die Wiesen. Ja, die Wiesn gehört auf jeden Fall dazu. Das ist immer schon so gewesen und ist natürlich Pflichtprogramm. Und es ist halt immer die halbe Stadt krank. Also das liegt gar nicht daran, dass man dann selber so exzessiv irgendwie aufs Festgelände geht, sondern weil halt einfach die ganze Stadt krank ist. Und ich fahre dann sehr, sehr ungern U-Bahn und öffentliche Verkehrsmittel. Habe es auch geschafft, das komplett zu vermeiden. Also von daher habe dann am Freitag sogar wirklich wegen schlechten Wetters Homeoffice gemacht, um nicht mit der U-Bahn ins Büro fahren zu müssen. Also ja, man ist halt einfach ein sozialer Outlaw, wenn man kurz vorm Wettkampf steht, ihr kennt es. Aber ich muss mal nachfragen, für jemanden, der das so nur aus der Ferne mal betrachtet, und so gar keinen Reiz hat, dahin zu gehen, was reizt sich denn so? Oder ist das einfach nur ein Pflichtprogramm, weil es in München ist? Nee, das ist Habt kein ihr Pflichtprogramm, es ist da immer irgendwie, schon. also ist es nicht zu voll da für euch? Also ich, was man so an Bildern sieht, ist einfach nur alles so rappelvoll immer. Ja, klar, also natürlich ist es voll, aber ich finde die Wiesn, also erstens mal ist man halt damit groß geworden, klar, als Münchner, und ich habe es eigentlich immer schon echt gern gemacht. Und ich habe es mir aber wirklich gedacht, also jetzt auch ganz ernsthaft gesagt, als ich da gerade am ersten Sonntag jetzt auch war, wo die Stimmung extrem gut war, und die Bilanz ist ja, wenn man die heute sich anschaut, eine sehr, sehr friedliche Wiesn gewesen. Es gab deutlich weniger Straftaten und so weiter. Natürlich, Exzesse sind immer dabei, aber auch da weniger. Ist weniger Bier getrunken worden. Also ja, insofern auch da gar nicht so negativ. Aber was ich wirklich sagen muss ist, und das finde ich schon bedeutend auch irgendwie, man sieht halt, dass die Leute einfach wirklich das Bedürfnis haben, da zu feiern, zusammen zu sein, auch in großen Massen mal zusammen zu sein und einfach mal ein paar Stunden die ganzen Sachen, die sonst so laufen, zu vergessen. Und ja, das hört sich jetzt ein bisschen, wie soll ich sagen, emotional vielleicht an und vielleicht auch ein bisschen beschönigt, aber ich finde es trotzdem irgendwie schön, dass das möglich ist, und ich finde die Stimmung immer großartig auf der Wiesn und ich mag es total gern. Und ja, vielleicht gehört es auch zum Münchner Gehen dazu, weiß ich nicht, oder zum bayerischen Gehen. Die Münchner mögen die Wiesn eigentlich gar nicht so wahnsinnig gern, wie es immer alle glauben. Aber ich mag sie gern und ich fand es sehr gut und ich bin auch wirklich sehr, sehr froh und hatte schon ein bisschen Angst vorher, dass das Ganze auch ohne Zwischenfälle politischer Art oder sonstiger Art, Anschlagsgefahr, das Stichwort. Auch da ist gar nichts passiert, Gott sei Dank. Und insofern können wir, glaube ich, alle zufrieden sein. Eine Genau. Frage, Ludwig, was wird da für ein Bier ausgeschenkt? Das interessiert mich so als Biergenießer. Ja, es sind ja die ganzen Münchner Brauereien dürfen ja auf die Wiesen. Es dürfen ja nur Münchner Brauereien auf die Wiesen. Was bedeutet, dass du, um eine Münchner Brauerei anerkannt zu sein, musst du mit Münchner Grundwasser das Bier brauen. Und es sind alle großen Brauereien vertreten auf der Wiesen mit einem Zelt oder auch zwei Zelte. Und es gibt ja seit Jahren eine Diskussion darüber, weil es nämlich noch eine weitere Brauerei in München gibt, die Giesinger Brauerei, die auch jetzt seit ein paar Jahren einen Grundwasserbrunnen hat in München. Das ist wirklich ein Invest gewesen von mehreren Millionen Euro, um dann auch wirklich anerkannt zu werden als Münchner Brauerei. Und die versuchen seit, also die Giesinger Brauerei versucht seit Jahren auf die Wiesen zu kommen, aber es klappt irgendwie nicht. Aus verschiedensten wohl eher politischen Gründen. Ich will es jetzt auch gar nicht so tief hier diskutieren, weil ich es auch gar nicht ganz so tief weiß, aber das ist wirklich ein großes Thema. Und das Giesinger Bier ist sehr beliebt in München, das trinken viele, Ja, kenne ich auch, kenne ich aber auch. auf die Wiesen haben sie es noch nicht geschafft. Genau. Also ist tatsächlich auch, haben auch Craft-Biere und sowas, also eine kleine Brauerei, die sich da jetzt echt gemausert hat. Aber wie gesagt, auf der Wiesen sind sie noch nicht vertreten, aber ich kann mir vorstellen, dass das innerhalb der nächsten 5, 6 Jahre dann auch passieren wird. Doch politisch geworden dann. Wiesen. Ja, ich weiß nicht, ja, das ist natürlich immer die große Frage, ne? Wie kommst du da rein? Die Wiesn wird, das ist natürlich schon auch in München eine große Instanz. Und also insofern ist es nicht so einfach, aber ja. Und das Wiesnbier ist ja offen, ist ja wirklich ein Festbier, das dann auch für die Wiesn gebraut wird. Das ist ein bisschen stärker als das normale Bier. Wird für viele auch zum Verhängnis. Aber es ist auch tatsächlich sehr, sehr, ja, es ist schon deutlich süffiger als das normale Bier und dadurch natürlich nicht ungefährlicher. Ja, okay. Dann wollen wir ein bisschen weitergehen, wo es auch Aber wir sind voll. ein Sport-Podcast, Ja, Leute. wir kommen mit ein bisschen Sport, denn wo es auch voll war, war in deiner alten Heimat, Ludwig. Der brauchst gar nicht trinken, er geht gleich weiter. Genau, nimm mal einen Schluck aus seinem Maß. Und Aus der genau. Masse, Erzähl ja? mal, ja, Kurzes erzähl A. mal hier von deinem, ja genau, erzähl mal von dem Berliner Marathon, wolltest du ja mal ansprechen, weil da war es nämlich auch voll, vielleicht genauso voll wie auf den Wiesen. Ja, da war es tatsächlich sehr, sehr voll. Ich bin natürlich überhaupt nicht mitgelaufen. Ich wollte es eigentlich bloß unter unserer Rubrik News kurz ansprechen, weil ich echt ja schockiert war, muss man fast schon sagen, wie viele Leute da tatsächlich mitgelaufen und auch gefinisht sind oder gefinisht haben. Ich glaube, es gab einen Weltrekord, also 54.000 plus Leute haben den Marathon gefinisht, was an sich natürlich toll ist und beeindruckend ist und grundsätzlich ja positiv für unseren Laufsport ist, dass der so extrem beliebt ist. Auf der anderen Seite aber, und das ist das, was ich jetzt hier auch ein bisschen ansprechen will, ist, ich finde das echt ein bisschen zu krass, muss ich sagen, weil wenn man die Strecke kennt, und ich meine, Berlin ist groß, aber ist halt eine Stadt mit begrenzten Straßen und Platz natürlich, ist es, glaube ich, echt kein großer Spaß mehr, wenn man da irgendwo nicht in den vorderen Blöcken starten kann. Und dann wirklich die ersten, ich habe das auch heute irgendwo in dem Podcast, glaube ich, gehört, die ersten 12 Kilometer eigentlich mehr oder weniger im Stau steht oder nur ganz wenig vorankommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so wahnsinnig viel Spaß macht, vor allem auch jetzt tatsächlich aus sportlicher Sicht. Wenn du da dich Monate darauf vorbereitest auf den Marathon und ja auch entsprechend deine Trainingseinheiten machst und dann aber irgendwie das erste Drittel der Strecke mehr oder weniger zu Fuß gehen musst. Zwar eine Wahnsinnsstimmung natürlich hast und das ja trotzdem ein Erlebnis ist, aber ich finde das irgendwie, weiß ich nicht, also für mich glaube ich, wäre das jetzt nix. Und insofern muss ich sagen, ich weiß nicht, ob man das jetzt die Diskussion, ob man die aufmachen sollte, aber ich finde, irgendwo sollte man sich langsam doch überlegen, ob man da nicht doch ein Teilnehmerlimit ansetzt, weil ich finde tatsächlich so eine Stadt, 54.000, ich finde das echt zu viel. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich will jetzt auch kein Spielverderber sein, aber irgendwo, glaube ich, hat das Ausmaße angenommen. Wir haben letztens über den UTMB gesprochen, wo ich ein bisschen lockerer war. Aber ja, muss ich sagen, jetzt beim Berlin-Marathon, ich finde es ein bisschen zu viel des Guten und ja, weiß ich nicht, ob man das nicht irgendwie anders lösen sollte, könnte. Sehe ich genauso wie du, ganz klar. Also das ist abgefahren. Also was da abging. Ich habe mir das tatsächlich jetzt nicht ganz, aber in Teilen in live angeguckt und da waren die ersten, die Elite-Läufer waren irgendwie beim Halbmarathon und es wurde immer noch in Blöcken gestartet. Ne? Also das Ja. waren, ich glaube, die waren schon die ersten im Ziel und es wurde immer noch gestartet. Also ja, ist schon heftig. Aber ich muss sagen, damals war es bestimmt deutlich weniger, aber meine Erinnerung an Berlin-Marathon rührt von 2005. Da war ich mal am Start und das fand ich damals schon Richtig voll. Also das, ich kannte bis dahin nur Frankfurt und Köln und die waren bei Weitem nicht so voll, Anfang 2000er, und dann bin ich nach Berlin und mir wurde in die Hacken getreten. Es hat Ewigkeit gedauert, bis du da irgendwie Platz hattest. Also der Spaß war da so, ja, so halb auf der Strecke geblieben, tatsächlich damals so meine Erinnerung daran, und da kann ich mir vorstellen, dass das jetzt noch viel krasser ist, und ich teile da ganz klar deine Meinung, dass das jetzt, das hat mit Sport jetzt, glaube ich, nicht allzu viel zu tun, ne? Das ist einfach ein Event, ne? Es geht darum, irgendwie ein Event auf die Beine zu stellen, aber wie du sagst, wenn du die ersten Meter, fast Kilometer gehen musst oder nur traben kannst, ja, dann kannst du ja die Zeit, die du dir vorgenommen hast, bestimmt nicht laufen, ne? Also das, ja, es bleibt dann auch auf der Strecke, ja. Ja, es ist halt so ein bisschen die Frage, habe ich jetzt da ein Ziel, da bei einem Event dabei zu sein, oder habe ich ein sportliches Ziel? Und ich finde, letztendlich sollte es ja schon ein sportliches Ziel sein, weil, wie gesagt, Marathonlaufen ist ja jetzt nichts, was ich jetzt mache, weil ich da irgendwie gute Musik am Streckenrand habe oder eine tolle Stimmung. Das gehört dann schon dazu, natürlich, klar, aber ich finde halt schon, dass Marathon nicht nur, wir haben es ja schon so oft debattiert, ne, dann irgendwie auf der Visitenkarte oder auf Instagram steht unter meinem Profil, dass ich da eine Zeit stehen habe, sondern ich finde halt schon, dass es noch irgendwie eine sportliche Ambition, Komponente haben muss, wie auch immer. Und wenn jemand sagt, ich möchte einen Marathon laufen und möchte mich darauf vorbereiten, dann gibt es so viele kleine Marathons, die man vielleicht auch mal unterstützen könnte, sollte. Auch Marathons vielleicht in der eigenen Region oder so, die ganzen Sportvereine, Ehrenamtliche, die da sich sonst was aufreißen, um das Ding auf die Beine zu stellen. Und da finde ich es schöner, wenn man von sich behaupten kann, ich habe auch mein Zeitziel tatsächlich erreicht. Das ist, glaube ich, beim Berlin-Marathon ab Block D oder sowas wahrscheinlich gar nicht mehr möglich. Und vielleicht auch gar nicht mehr so richtig das Ziel, sondern da geht es tatsächlich nur darum, das Ding gefinisht Genau. zu haben. Ne? Ja. Einfach mal, hey, ich war in Berlin, ich habe den Marathon, den 50. Marathon in Berlin habe ich mitgemacht. Ne? Ja, also das ist bei vielen Wettkämpfen jetzt mittlerweile so. Ich würde nochmal tatsächlich UTMB da ins Spiel bringen, weil tatsächlich ist es da jetzt mittlerweile auch ein Event. Ne? Klar geht es da auch irgendwo um Leistung, aber auf der anderen Seite, wenn man sich die Bilder anguckt, was die daraus machen und so weiter, ne, wie viel da los ist und so, dann es wird, ne, immer mehr und immer schriller und immer, ne, schneller, höher, weiter, so nach dem Motto. Genau, also ich bin da auch grundsätzlich, egal ob UTMB oder jetzt Berlin-Marathon, da bin ich auch, ich bin grundsätzlich dafür, dass man da irgendwie sagen muss, okay, jetzt haben wir ja wirklich, ne, die Messlatte erreicht, also weiter geht's nicht irgendwie, weil sonst macht's ja wirklich gar keinen Sinn. Ja, würde ich Ja, auch ich sagen. bin der Meinung, ein Wettkampf, egal welcher Wettkampf, sollte eigentlich wie laufbar sein. Ja? Also egal, wo du startest. Es gibt ja, ich kann mich noch an Marathons erinnern, wo ich daran teilgenommen habe, wo die Leute an mir vorbeigerannt sind, wie die Wilden, weil sie, keine Ahnung, entweder wollten sie wieder ganz nach vorne, weil sie zu weit hinten reingekommen sind oder ihr Startblock war da, oder sie haben halt die ersten Meter richtig Gas gegeben, das weiß ich jetzt nicht, aber es war immer so, dass irgendwo links und rechts an mir welche vorbeigeschossen sind, die dann richtig noch Tempo gemacht haben. Und wenn die Straßen halt nicht breit genug sind, damit alle laufen und du trabst so ein bisschen vor sich hin, also ich kenne das von anderen, gerade hier der Frankfurt-Halbmarathon, der da am Stadion geht, Adrian, den kennst du ja noch gern, der hat ja auch so die ersten so paar Kehren. Da stehst du ja dann auch erstmal, da staust du ja dann wieder zurück und so, Parkieren, sollst eine ja dann auch. Unterführung, wirklich ein Nadelöhr, wo du wirklich zum Stehen kommst, was, ja, naja. Ja, den finde ich ja echt sehr cool, aber sowas stört mich dann immer extrem, weil es halt auch irgendwie sagt, es muss halt laufbar sein von vornherein. Und wenn ich dann so also die ersten Meter so ein bisschen, ja, stehe dann, bist losgelaufen, stehst dann, weil du ja dann auf dieses Nadelöhr triffst oder weil so viele Leute sind, dann, ja, dann macht das auch gar keinen Spaß. Also ich meine, klar, wenn viele Leute dran teilnehmen wollen, dann ist das ja auch schön. Es ist auch nach den letzten Jahren ganz gut, glaube ich, für die Agenturen, die das dann veranstalten. Aber ja, man sollte die Kirche dann vielleicht im Dorf lassen, denn ich meine, wenn auf den Straßen so viele Leute unterwegs sind, dass sich die halbe Masse nicht bewegen kann, dann ja. Das ist vielleicht aber auch ein Risikofaktor, muss man natürlich auch sagen. Ja. So viele Leute auf einer Stelle ist dann halt auch, kann zu ganz schnellen Problemen führen, sagen wir es mal so. Ja, dann von diesem schönen Thema Aber Oktober grundsätzlich finde ich, um jetzt mal witzig tatsächlich aufs Sportliche zu kommen, ist schon ein richtig cooler Wettkampfmonat, finde ich, weil ich meine, zum einen natürlich ein Marathonmonat, es finden sehr viele Marathons statt, ne, im Herbst, auch aus Radsportler-Sicht, die Weltmeisterschaft, egal ob auf der Straße oder auf dem Mountainbike, also schon einiges los immer im Oktober. Das ist schon, also ich sag mal, so auf sportliche Sicht ist das schon ein sehr cooler Monat jetzt. Absolut. Und vielleicht noch anschließend an die letzte Diskussion, die wir hatten in Nizza, ist Courtney Duwalter Gesamtzweite geworden mit einer unglaublichen Zeit. Die weiß ich natürlich nicht mehr genau. Da war ein Traillauf-Event und da ist sie eben direkt hinter dem ersten Mann eingelaufen. Das ist auch nochmal, glaube ich, im Hinblick darauf, dass wir zuletzt mal darüber debattiert haben, dass sich bei den Frauen im Moment ja auch wahnsinnig viel tut, auch was die Leistung insgesamt angeht, der Felder. Kann man da auch nochmal dran anknüpfen. Also das setzt sich wohl auch sofort, der Trend. Ja, und Laura Philipp ist Erste geworden in Nizza, aber beim anderen Ja, Rennen. stimmt. Die hat es endlich geschafft, Richtig, ja. von ihr ganz cool, dass sie es dann doch nochmal geschafft hat, ja, da nochmal was zu reißen. Vielleicht mit Nizza hier mehr als Hawaii, aber ja, das Thema. Und meine Meinung dazu kennt ihr, glaube ich, ausführlich. Das habe ich in den letzten Jahren immer wieder gesagt, wie dämlich das ist, das zu teilen. Aber okay. Lassen wir das mal. Und ich würde sagen, wir haben noch eine größere Diskussion, glaube ich, ein bisschen vor uns. Denn Adrian hat ein Thema vorgeschlagen. Und wir waren alle hellauf begeistert. Ja, ist das Da so? haben wir, ja, also ich finde, das Thema ist kein leichtes Thema und ich finde das immer hier ganz, ganz cool, solche Themen halt auch anzugehen. Ja? Also es ist halt, man muss halt auch ein bisschen auch in seiner Erinnerung kramen. Und ja, man erzählt ja gerne von gestern. Ja. Ja. Aber Adrian, willst du das Thema oder soll ich es mal schon anschneiden? Oder willst du es? Ja, gut, dann mache ich es halt. Das geht halt darum, ich greife es mal ein bisschen weiträumiger, als Adrian das vorgeschlagen hat, und zwar um Begegnungen, die uns geprägt haben. Und ja, wie gesagt, Aus Leute, sportlicher die Sicht uns, ja, und sportlicher darüber Sicht, die hinaus, in uns Klammer dann auf, Klammer gerne, zu. genau, die dann uns auf unserem Weg nochmal ein bisschen geprägt haben. Und das kann man dann so ein bisschen auffassen, wie man, glaube ich, so ein bisschen will, weil ich habe da jetzt so ein bisschen. Lassen wir mal so, genau. Ich lasse einfach ein bisschen angeteasert, habt ihr vielleicht ein bisschen eine eigene Meinung, eine eigensinnigere Meinung als andere jetzt hier. Aber Adrian, fang doch mal an. Erzähl uns mal, wer, warum und was ist passiert, dass die Person dich, die du jetzt hier vortragen möchtest, dich in dein Leben so beeinflusst hat, sportlicher Sicht, dass du gesagt hast, yeah, 20 Jahre später erinnere ich mich immer noch an das Gespräch. An die Gespräche oder an die Menschen. Ja, tatsächlich, irgendwie schoss mir das Thema so in den Kopf nach unserem letzten Gespräch hier im Podcast, Ludwig, irgendwie, keine Ahnung, fiel mir das wie Schuppen von den Augen, so, das wäre doch mal cool, darüber zu reden. Denn als wir so ein bisschen in der Vergangenheit oder über die Vergangenheit gesprochen haben, was unsere sportliche Vergangenheit angeht, vor allem, kam mir da so ein paar Menschen in Erinnerung, wo ich mir dann gedacht habe, okay, die haben mich tatsächlich irgendwo geprägt, weil die haben mich entweder zum Sport gebracht oder aber haben mir dann eine bestimmte Richtung gezeigt, oder aber ja, die haben mir halt ein paar Tipps gegeben, die ich als Gold wert empfand. Und natürlich, ich glaube, es gibt so viele, also es gibt wirklich einige, die jetzt in den letzten 20 bis 30 Jahren mich da irgendwo geprägt haben, wo ich wirklich schöne Begegnungen hatte. Und dazu würde ich auf jeden Fall einen Menschen zählen, ich nenne den einfach mal Frank, der mich tatsächlich zu dem Sport gebracht hat, mit dem ich wirklich jahrelange Freundschaft prägte, der mir wirklich sehr viel beigebracht hat, was den Sport angeht. Manchmal nicht auf die leichte Art und Weise, weil er wirklich sehr, sehr, sehr ambitioniert war, was seinen Sport angeht. Ja, also das war schon Person, die ja, die von der ich wirklich bis heute zehre, muss man ganz klar so sagen. Dann gab es natürlich zwei Trainer so in meiner Laufvergangenheit. Da habe ich im letzten Podcast schon mal so ein bisschen drüber erzählt. Der eine davon war tatsächlich der Triathlon-Profi Olaf Sabatschus, von dem ich auch super viel gelernt habe, mit dem ich wirklich super gute Gespräche geführt habe. Also das war auch jemand, der mich da wirklich stark geprägt hat so in der Vergangenheit. Und dann gab es wirklich jede Menge Leute, wo ich halt einfach durch Gespräche, wo mir Gespräche oder ich sag mal so Teile der Gespräche in Erinnerung geblieben sind. Ich kann mich an eine Begegnung mit jemand erinnern, der ein richtig, richtig guter Mountainbiker war, aber überhaupt keine Interesse an Wettkämpfen hatte. Und ich habe den relativ früh in meine Sportlerkarriere getroffen und ich konnte nicht glauben, dass der überhaupt keine Wettkämpfe macht. In sein Talent, ne, mit seinen Skills, den er auf dem Mountainbike hatte, das hat ihm einfach ausgereicht, Mountainbike zu fahren. Und zu damaligen Zeitpunkt konnte ich das überhaupt nicht begreifen, aber jetzt kann ich es umso mehr begreifen. Ne? Und also ich find's richtig, richtig cool, ich meine, ich habe leider keinen Kontakt mehr zu dem, aber warum auch immer, ne, ist das wirklich eine der Gespräche gewesen, die wirklich, was weiß ich, 20 Jahre plus alt sind, aber die mir wirklich sehr, sehr, sehr präsent in Erinnerung geblieben sind, weil ich damals das so richtig krass fand, dass der da die Wettkämpfe so ablehnt. Aber wie gesagt, mittlerweile, so ich sag mal in meinem Alter, das total nachvollziehen kann, dass er einfach Spaß hatte an dem, was er tut und da jetzt irgendwie keine Vergleiche wollte oder so, das hat ihm einfach ausgereicht. Ne? Also das ist so ein kleiner Abriss. Ich glaube, wir werden auf jeden Fall noch hier ein cooles Gespräch diesbezüglich haben, aber das waren wirklich so erstmal so die Leute oder die Gespräche, die, wo ich sage, okay, krass, das hat mir was gebracht und das ist bis heute in meinem Kopf geblieben. Ludwig, wie hast du das Thema so aufgefasst? Weil ich glaube, da bei dir, hast du ja schon erwähnt, war ein bisschen schwieriger, Begegnungen, Personen aus deinem Gedächtnis zu kramen. Ja, ich habe es tatsächlich ein bisschen weiter gesehen oder gefasst. Das Thema Begegnung bedeutet für mich auf der einen Seite natürlich persönliche Begegnung, natürlich im echten Leben, klar. Und auf der anderen Seite habe ich es auch ein bisschen interpretiert im Sinne von Inspirationsquelle. Man hat von jemandem was gehört oder man hat was gelesen oder sowas. Deswegen habe ich das so ein bisschen aufgeteilt und kann da jetzt verschiedene Personen einfach auch mal nennen. Wir können das ja dann, wie hast du gerade gesagt, Adrian, auch nochmal vertiefen, warum das dann so war. Aber ich würde tatsächlich auch natürlich meine Trainer sehen. Als erstes allerdings würde ich tatsächlich sagen, würde ich da meinen Cousin nennen, den Andreas, weil der im Prinzip meinen allerersten Lauf mit mir zusammen gemacht hat als Kind. Und wer weiß, vielleicht sind da wirklich schon die allerersten Wurzeln gelegt worden, sonst wäre ich vielleicht gar nicht zum Laufen gekommen. Wir sind da zweimal in München im Olympiapark gelaufen bei einem Wettkampf, einem 5 oder 6 Kilometer Wettkampf, wo wir echt noch richtig jung waren, richtig klein waren und hatten große Freude dran, uns darauf vorzubereiten und vor allem dann natürlich das Ding zu laufen. Also das wäre so die erste Quelle, würde ich sagen, die erste Person, die mich aber auch sonst, wir waren ja zwei Einzelkinder und waren da wie Brüder und kennen uns Gott sei Dank immer noch. Also von daher Einfluss überall hin, in alle möglichen Lebensbereiche. Und dann aber, was jetzt tatsächlich das Sportliche später angeht, würde ich tatsächlich nennen, mein allererster Trainer, den ich hatte damals, als ich nach Berlin gekommen bin, der auch Andreas heißt, der mich damals mehr oder weniger zufällig angesprochen hat, weil er gerade auf der gleichen Bahn war und mir erstmal so ein bisschen was vom strukturierten und spezifischen Training beigebracht hat. Und auch das Thema Bahntraining und sowas kannte ich damals halt überhaupt noch nicht und dass man sich speziell auf einen Marathon vorbereiten kann. Ich bin damals nicht meinen ersten Marathon gelaufen, ich bin ja vorher schon mal in München zweimal gelaufen, aber dass ich mich wirklich speziell und spezifisch mit Konzept und so weiter darauf vorbereite, da war er, glaube ich, so der Erste, der das dann gemacht hat, auch sehr intensiv. Dann Adrian, auch du, würde ich sagen, hast mich da geprägt, weil du dann nämlich mein zweiter Trainer warst und einen anderen Ansatz hattest, was ich sehr, sehr spannend und, glaube ich, auch für mich sehr ertragreich und sinnvoll angesehen habe, weil dadurch hat sich das Training doch noch mal ein bisschen erweitert, verändert. Gerade so im Bereich Ultra haben wir dann ja zusammengearbeitet. Also als ich dann so von Marathon Richtung Ultra gegangen bin, da, glaube ich, das hat mir auch einiges gebracht. Jetzt nicht, weil mir ein besonderer Satz bei dir hängen geblieben ist, sondern tatsächlich, weil ich den Ansatz einfach für mich total gut passend fand und ich glaube, ich immer noch ganz gut was daraus mitnehmen kann und jetzt für mein eigenes Training sozusagen viel Profit daraus ziehen kann. Und dann würde ich sagen, zweiter Teil, ich will es auch noch gar nicht zu lang in dieser ersten Einführung machen, aber dann Leute wie zum Beispiel, würde ich schon Hannes Namberger beispielsweise sagen, die ich jetzt noch nicht persönlich kennengelernt habe, aber ich finde zum Beispiel den Spirit von Hannes Namberger, haben wir glaube ich auch schon mal angesprochen, der ist für mich wahnsinnig inspirierend, weil ich das total super finde, wie der so eine hohes Maß an Professionalität verbindet mit einer Lockerheit oder Gelassenheit, muss ich vielleicht eher sagen, die ich echt beeindruckend finde. Und dazu bringt er die Leistung halt auch noch. Also ich habe mir jetzt echt ganz, ganz viele Gespräche von ihm schon angehört und kann eigentlich aus jedem zumindest mal ein extremes Maß an Motivation rausziehen. Ja, und dann glaube ich, kann man, das muss ich glaube ich schon noch sagen, vielleicht die wichtigste Quelle, die überhaupt erst ermöglicht, dass ich das machen kann, was ich mache, ist die Familie. Die will ich hier schon auch nennen, weil zum einen beeinträchtigt die mich natürlich jeden Tag, das ist klar. Auf der anderen Seite gibt es aber nichts Wichtigeres als Basis und auch als Motivation und Antrieb, die Freiheit, die Familie einem halt lässt, was ja absolut nicht selbstverständlich ist für das, was man tut. Also auch das prägt mich natürlich, weil sonst wäre es gar nicht anders möglich. Da hast du natürlich recht. Wie immer geht ein großer Dank an unsere Familien, die uns das hier mal alles ermöglicht haben, was wir An immer unsere durchgezogen Frauen. haben. Ja, auch an die Kinder, die uns sich dann von uns vernachlässigt fühlen. Ja, also bei mir, ich kann es eigentlich Naja, so weit alle. geht es jetzt auch nicht, aber vernachlässigen würde ich nicht sagen. Ich habe jetzt gerade kein anderes Wort gefunden, aber vielleicht nicht ganz so hart, aber in die Richtung. Ja, bei mir, ich kann es eigentlich relativ kurz machen. Es gibt in meinem Leben eigentlich nur eine Person, die mich zumindest im Sportlichen so geprägt hat, wie ja, gar kein anderer eigentlich. Das ist natürlich der Adrian. Nicht nur, dass er mein erster und einziger Coach war, also ich bis jetzt auch noch keinen anderen Coach gehabt, deswegen kann ich da gar nicht so großartig ausführen, was andere Coaches so einem mitgeben können, aber bisher habe ich meine Ziele, die ich wollte, eigentlich mal erreicht mit Adrian, also warum soll ich so wechseln? Andererseits natürlich auch, da Adrian mein Bruder ist und mir ja auch ein Stück älter ist als ich, also wir sind ja schon ein ganzes Stück auseinander und er dann sozusagen immer die Steps vor mir gemacht hat, wie zum Beispiel er hat viel Baseball gespielt und dann irgendwann hat er das Laufen angefangen. Ja, das ist dann halt, was ich hatte dann auch irgendwann, hatte ich ja Fußball gespielt und dann wollte ich halt keinen Mannschaftssportart mehr machen und wollte eigentlich so ein bisschen mein eigenes Ding machen und dann ja, hat er mich halt auch zum Laufen gebracht, hat mich so ein bisschen bei der Hand genommen, wie man das so wie man das so anfängt. Ja, und von daher, ich sehe halt aber auch immer, deswegen muss ich ja ein bisschen, also habe ich mich auch ein bisschen aufs Thema gefreut, weil ich sehe halt auch immer, der Adrian ist immer meine Zukunft, mehr oder weniger. Also der Adrian sagte Okay. irgendwann, ja, du sagtest irgendwann, du hast keinen Bock mehr auf Wettkämpfe, so weißt du. Und das ist jetzt irgendwann bei mir auch so eingetroffen, dass ich so gar keine Lust mehr habe auf Wettkämpfe. So sag, ja. Und da muss ich aufpassen, was ich sage demnächst. Nee, alles gut. Das Aber hat er sehr bei ganz mir gut. nicht geschafft. Ja, genau. Ja, Ganz im aber Gegenteil. du bist, ja, ich glaube, da Adrian und ich halt auch verwandt sind, ist es halt, glaube ich, so ein bisschen, ticken wir schon eher ähnlicher, und deswegen ist es halt auch so ein bisschen, ich sag mal, vielleicht leicht vorprogrammiert, weil wir viele Sachen auf die gleiche Weise sehen oder gleichen Interessen auch haben oder gleichen, ja, also man merkt ja auch, glaube ich, oft, wenn wir halt so zweit einen Podcast gemacht haben, waren wir uns zu sehr einig. Weißt du, ich meine, das war halt auch immer so ein bisschen das Problem. Deswegen brauchten wir halt immer jemanden so ein bisschen so kontramäßig. Also es ist halt, ja, deswegen, also das kann ich als einziges so ein bisschen dazu zu diesem Thema sagen. Und was für mich noch eine andere Quelle war, wo ich oft, ja, vielleicht auch über meinen Tellerrand, den ich hier so habe, vielleicht ist es ein kleiner Teller, vielleicht ein großer Teller, weiß man nicht, auch hinaus schaut, oder wo ich hinausschaue, ist halt dieser Podcast hier. Ja? Also wenn du jetzt mal siehst, unsere Gespräche oder die Gäste, die wir hatten, ja, gibt natürlich auch andere Podcasts, die ich halt auch gerne höre, aber irgendwie Leute, die mir nicht zu nahe stehen, ja, wie wollen die mich prägen, so, weißt du? Das ist halt auch ein bisschen schwer dann. Ne? Das ist halt auch, ich finde es faszinierend, wenn Adrian sagt, er hat ein Gespräch gehabt mit einem Mountainbiker, der keinen Wettkampf hätte. Das ist vielleicht so ein Gespräch, das, wenn ich das geführt hätte, würde ich es halt so vielleicht auch komisch vielleicht in der Phase, wenn Adrian sagt, aber ich würde mir da halt, glaube ich, nie so großartig was draus machen. Ich würde es halt irgendwie nicht mitnehmen. Weil das war so prägend, weil mich das in dem Moment so quasi fast schon geschockt hat. Ne? Also, weil dieser Typ war wirklich, oder vielleicht ist er immer noch ein richtiges Talent. Ne? Das war zu der Zeit, als ich in Wuppertal gelebt habe. Damals und also der war so fit am Fahrrad und das sah so geil bei ihm aus und dann hat er so locker flockig auf Wettkämpfe, nee, das ist nichts für mich, hatte ich nie einen Gedanken dran verschwendet, da irgendwelche Wettkämpfe zu machen und das war halt wirklich so, ne, so irgendwie so ein shocking Moment fast, ne, wo ich mir gedacht habe, krass, also ne, ich kann es kaum begreifen, warum der keine Wettkämpfe macht, ne, aber jetzt hat sich wirklich das komplett umgedreht und jetzt denke ich, hey, geil, also der hat, vielleicht hat er es genau alles richtig gemacht, also ne, er hat einen Sport für sich betrieben und hat sich da keinen Stress gemacht, sich irgendwie zu vergleichen oder irgendwelche Zeiten erzielen zu wollen. Der hat es einfach genossen. Der ist in der halben Welt schon irgendwie auf dem Fahrrad gewesen. Der ist ständig irgendwo im Ausland mit dem Bike, hat damit Urlaub gemacht. Also, ja, also deshalb war das so prägend. Also ja, ansonsten hast du schon recht. Das war eigentlich ein total belangloses Gespräch, den man irgendwie so führt, ne, so irgendwie zwischen Tür und Angel irgendwie und bleibt einen doch so hängen. Aber man könnte schon fast meinen, ich habe mir dieses Thema ausgedacht, um jetzt irgendwie hier Lorbeeren zu erschaffen. Ich wollte es gerade sagen, ja, es ist mir ja, schon klar, leider, warum du es gerade ausgesucht hast. Ja, das ist halt leider so ein bisschen die Krux an der Sache, weil du ja, glaube ich, auch außerhalb diesen Podcast oder dieser Podcast-Crew, die jetzt wir vielleicht sind, auch noch viele andere Menschen geprägt hast. Also ich kann dir locker so 3-4 Leute sagen, die bestimmt auch zu dir was zu sagen haben. Vielleicht hast du die jetzt nicht so geprägt, dass die jetzt ja, dass sie jetzt hier so wie ich eine Laudatio auf dich halten, aber die werden dich auf jeden Fall nennen, ja, wie hier ist Mario oder der Jörg, ja, das sind halt so Leute, die ja, bestimmt auch der Daniel, ja, also das ist halt aber ich muss das zurückgeben, halt sich, weil ich das, was du gedacht hast, vorhin mit dem Podcast, das wäre auch das, was ich als nächstes gesagt hätte, dass natürlich auch dieser Podcast mich ganz geprägt hat, ne, und die Menschen, die mir hier begegnet sind, weil, ne, das geht ja schon mittlerweile einige Jahre und wir hatten schon einige Themen, wir haben schon, ne, über vieles gesprochen, einiges bleibt natürlich haften, ne, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin da jemand, der da halt oft schon über das, was wir besprochen haben, noch ein bisschen nachdenkt und, ne, und dann bleibt es natürlich umso mehr hängen. Also ganz klar gehört ihr beiden auch zu den Leuten, die mich in den letzten Jahren gerade auch stark geprägt haben. Ja. Ein bisschen schwierig zu sagen, wer jetzt da genau welchen Einfluss hat, weil ich glaube, das ist ja auch das Schöne, dass man aus verschiedensten Begegnungen, die jetzt auch vielleicht gar nichts direkt mit Sport zu tun haben, doch sehr viel mitnimmt, was man dann ja auch übersetzen kann und andersrum. Also es gibt Leute, die ich jetzt nur aus dem Sportkontext kenne, die haben aber Sachen gesagt, die kann ich eben auch wunderbar in andere Bereiche übersetzen und andersrum genauso. Also ich habe zum Beispiel einer der Menschen, die mich am meisten geprägt hat, ist unser Pfarrer hier gewesen, den wir vor vielen, vielen Jahren in München hatten und der vor ein paar Jahren verstorben ist, der mir aber ganz viel mitgegeben hat, wo ich jetzt sage zum Beispiel, wenn ich eine schwere Stunde irgendwo in einem Ultra habe oder so, kann ich mich oft an die Sachen erinnern, die er gesagt hat, in einem komplett anderen Zusammenhang, die mich da aber trotzdem weiterbringen. Und so kann man halt eben auch Dinge, die man jetzt im Sportkontext mit jemandem besprochen hat, vielleicht auch woanders hin übersetzen. Deswegen kann ich es gar nicht sagen, wer mich da jetzt genau wo, wie geprägt hat. Es gibt so viele Leute, die ich jetzt auch gar nicht nennen kann, weil ich es vielleicht auch gar nicht mehr weiß, aber trotzdem natürlich in irgendeiner Weise da einen Einfluss hatten. Also insofern ist es ganz, ganz schwer zu sagen. Deswegen habe ich auch ehrlich gesagt das erste Mal ein bisschen gestutzt, dass der Adrian das gesagt hat. Und ich habe nochmal nachgefragt, was meinst du jetzt mit Begegnungen? Wirklich live getroffen oder irgendwie anders? Deswegen, also ich kenne so viele ganz tolle Leute, mit denen hatte ich mehr oder weniger zu tun. Und das Schöne ist, dass man es vielleicht auch gar nicht mehr so genau weiß, was von wem kommt, weil das ist ja das Schöne am sozialen Leben, dass man halt geprägt wird. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, da gebe ich dir ganz klar recht. Aber wie gesagt, also bei mir ist es halt tatsächlich auch gerade so auf den Sport, ne, klar, also die Trainer prägen einen, ne, die Menschen, mit denen man den Sport, was weiß ich, jahrelang ausübt, wenn man irgendwer vielleicht im Verein ist oder jetzt irgendwie so ein Kreis der Menschen hat, mit denen man das so sein Hobby teilt. Genau, aber andererseits, also mir geht's halt so, ne, also dass ich halt tatsächlich auch in anderen Bereichen auch mal ein paar Gespräche geführt habe, die jetzt irgendwie hier so gar nicht reingehören, aber die in ähnliche Richtung gehen wie der, mit dem ich mit dem Mountainbiker gesprochen habe, wo ich da wirklich so sehr überrascht war oder dass das für mich wirklich irgendwo sehr hilfreich war, wie bei dir mit dem Fahrer. Da hast du komplett recht, ne? Ich habe mir jetzt hier für diesen Podcast einfach ein paar Menschen ausgesucht, die tatsächlich hier in den Podcast reinpassen. Aber es gibt bestimmt ganz, ganz viele, die uns auch vielleicht mal mehr positiv, mal vielleicht auch negativ irgendwo auch prägen, ne? Die wir hier gar nicht nennen können. Gibt es natürlich auch, ne? Aber klar, tagtäglich durch die Begegnung werden wir tagtäglich irgendwo da geprägt. Aber was ich noch interessant finde, das ist vielleicht auch die Frage an euch nochmal zurück. Findet ihr, oder anders gesagt, fandet ihr da den Menschen so toll, dass ihr euch gedacht habt, der imponiert mir jetzt und ich nehme mir das jetzt zu Herzen, was er sagt? Oder fandet ihr tatsächlich, ich sage jetzt mal, die Inhalte so toll, dass ihr sagt, egal wer das jetzt gesagt hätte, also wisst ihr, wie ich meine, Ja. was hat euch da jetzt eigentlich am meisten gecatcht? Ist es die Persönlichkeit, der Mensch oder ist es das, was da inhaltlich rauskam sozusagen? Naja, es gibt ja so mal so. Also es gibt ja Leute, die dich prägen, indem du ein Gespräch mit denen anfängst. Ja? Und dann, ich hätte so eine ähnliche Frage gestellt wie du jetzt, weil ich mir so gedacht habe, ja, was ist denn, wenn du dir jetzt mit einem so, also ich also sagen, ich versuche es jetzt mal so unverbindlich wie möglich. Ich habe einen Arbeitskollegen gehabt und der war ein Stückchen älter als ich, aber ich habe mich super mit dem verstanden. Also ich habe auch einiges von dem gelernt, nicht nur bezüglich meines Jobs, sondern auch so ein bisschen vom Leben her. Aber ich muss sagen, er hatte eine Gesinnung, die ich nicht so ganz teilen konnte. Was ich meine? Es war dann halt so ein bisschen, politisch war halt schwierig, sich mit ihm auch zu unterhalten. Und deswegen, da solche Themen habe ich dann umschifft, aber ich habe ihn jetzt nicht weniger gemocht oder weniger jetzt von ihm, nur weil er jetzt eine andere Denke hatte oder sowas. Wenn du jetzt natürlich aber auch so von außen auf den Menschen gucken würdest, würde ich jetzt vielleicht denken, das war einer so, weißt du, wenn ich den nicht kennen würde. Ne? Das ist dann, aber wenn du jetzt, gibt auch Leute, die so charismatisch sind, ja, wo du dann einfach, das habe ich mir nämlich auch als ich mir auf dem Thema so ein bisschen vorbereitet bin, ich, warum auch immer, so bin ich auf Jürgen Klopp gekommen, ja, der überall, wo der ist, der einfach, ja, so ein super sympathischer Typ sind. Ich glaube, da gibt es kaum einen Menschen, der etwas Negatives über ihn sagt. Und es gibt halt solche Leute, weißt du, wo die, glaube ich, mit denen, ja, kannst du super dich unterhalten und super allein durch ihre Ausstrahlung und was für ein Typ Mensch ist. Ja, so, deswegen, es gibt halt, glaube ich, beide Seiten der Medaille, die man so machen kann. Also, ich glaube, es viel hat auch damit zu tun, dass man, wie gut man die Person kennt. Ja, aber ich finde auch, dass gerade so die Menschen, wie du den gerade beschrieben hast, wie dein Arbeitskollege, der so ein bisschen polarisiert, gerade die sind super interessant. Und ne, gerade die sind, die machen, die haben so auch so eine Anziehungskraft. Klar, wenn man sich versteht, dann sowieso. Aber ich würde es auch zum Beispiel sagen, von den Menschen, die ich genannt habe, den einen oder anderen kenne ich weniger gut, ne? Aber den ersten, den ich genannt habe, kenne ich super gut, ne? Und mit dem habe ich mich auch gut verstanden. Allerdings hat er auch ein paar Seiten an sich gehabt, wo ich sage, okay, krass, ne? Aber ich finde, ich glaube, das sagen die anderen vielleicht über uns auch, ne? Irgendwo. Also keiner ist irgendwie nur schwarz-weiß oder nur schwarz oder nur weiß, wie auch immer. Jeder hat so seine Grautöne, ne? Aber ich finde, so Leute, bei denen da so stark ausstrahlt und so, die das auch so nach außen tragen, sind auch schon irgendwo interessant, ohne das jetzt irgendwie großartig werten zu wollen, ne? Ja, ich meine, es das heißt ja auch, wenn jemand dich inspiriert oder wenn du den jetzt irgendwie interessant, spannend findest, heißt es ja nicht, dass du die Meinung oder Ja, Einstellung genau. adaptieren Ja. solltest, sondern dich halt miteinander, mit den entsprechenden Themen auseinandersetzen solltest. Und natürlich, also ich glaube, das ist ja auch ein Problem, das wir haben, dass wir immer von den Menschen verlangen, dass sie komplett richtig sozusagen sind oder unseren Vorstellungen entsprechen. Und ich fände es aber viel interessanter oder ich finde die Menschen viel interessanter, die halt da so ein bisschen, wie soll ich sagen, mit denen man auch tatsächlich diskutieren kann, ne? Also sonst macht's ja auch, sonst ist es ja auch irgendwie sinnlos, wenn man sofort weiß, super, Basis stimmt, wunderbar, lass uns ein Bierchen trinken, aber über was reden wir dann? Ich finde es viel spannender, wenn man tatsächlich auch selbst herausgefordert wird, dann ja letztendlich auch intellektuell oder wie auch immer, sich mit Ansichten, mit Aussagen und so weiter auseinanderzusetzen, weil man dadurch ja erst auch schauen kann, wie passt es zu einem, was nimmt man daraus auch für sich mit, weil sonst, wenn ich sage, okay, Zustimmung, fertig, nächster Punkt, das bringt mich ja auch nicht weiter. Also ich glaube, und da vielleicht auch nochmal was zu Begegnungen. Also ich habe zum Beispiel, also eine Person, die ich nie wirklich kennengelernt habe, aber die wirklich den Raum verändert, wenn sie reinkommt sozusagen, ist zum Beispiel Franz Beckenbauer gewesen. von dem ja auch alle sagen, dass der immer unglaublich nett, höflich zuvorkommend war, obwohl der eine absolute Koryphäe in Deutschland und wahrscheinlich weltweit war, muss man inzwischen ja leider sagen. Aber da ist es tatsächlich so, ich habe den auf ein paar Veranstaltungen mal gesehen und bin auch mal zu ihm hingegangen und so, und es ist wirklich, also das ist halt jemand, der, wenn den Raum betritt, das merkst du, obwohl du gar nicht hinschaust, und sowas finde ich wahnsinnig imponierend. Das hat wahrscheinlich was mit Aura zu tun, gibt es vielleicht auch wissenschaftliche Erkenntnisse darüber, woran das liegt, keine Ahnung, aber ich finde schon, dass es solche Personen gibt, wo du das echt merkst, und das kommt ja nicht von ungefähr, das liegt ja jetzt nicht daran, dass ich jetzt komplett alle Meinungen teile, sondern ich finde einfach den Menschen wahnsinnig imponierend, unabhängig von seiner Lebensleistung, die natürlich jetzt in dem Fall auch imponierend ist, aber ich finde, es ist schon irgendwie eine Charaktersache, und ich lasse mich persönlich von solchen Leuten auch irgendwie anders und mehr inspirieren als von jemandem, wo ich mir denke, ja, naja, jetzt ist vielleicht politisch alles korrekt, aber interessiert mich jetzt nicht so wahnsinnig der Mensch, deswegen ziehe ich da nicht so viel raus. Also dieser Nudge, dieser Anknüpfungspunkt, der ist, glaube ich, bei mir zumindest erst da, wenn ich halt wirklich eine Person interessant finde, aus verschiedensten Gründen. Aber findest du nicht, dass heutzutage so Diskussionen mit Menschen oft halt auch nicht mehr wirklich normale Unterhaltungen sind, sondern ey, so, du hast eine Meinung, er hat eine Meinung und jeder keift sich ein bisschen an, wer so. Total, ja. Also heutzutage finde ich so ein bisschen schwieriger. Also ich weiß, früher hat man sich über alles so ein bisschen unterhalten und dann war so, ja, okay, ja, das nehme ich vielleicht mit und so. Heutzutage haben viele ja auch keine Einsicht mehr, wenn du, ja, keiner wird, oder es gibt selten, du sagst, ja, das, du könntest sogar recht haben mit deiner Meinung und sowas. Das ist, ich glaube, das habe ich schon seit, keine Ahnung, 15 Jahren nicht mehr gehört oder sowas, dass jemand dann noch zugestimmt hat. Also es ist halt schwieriger geworden. Aber absolut. Das, was du sagst bei Franz Beckenbauer, fand ich auch sehr interessant. Ich habe da ja weniger Berührungspunkte wie du jetzt vielleicht. Allein auch darum, da ich auch gar nicht Fußball spielen gesehen habe. Ich kenne ihn ja so ein bisschen als Trainer, aber auch nur ganz wenig, da war ich noch sehr jung. Genau, ich und das, ich habe mir auch dieses Elf Leben reingezogen, da ging es ja auch so ein bisschen geht ja um Uli Hoeneß eigentlich, aber Franz Beckenbauer kam da ja auch oft zur Sprache und so, weil die sind ja auch schon miteinander verknüpft. Trotzdem gab es so sein Skandelchen, so, weißt du? Und da denkt man, da ist halt auch mal so, es gibt ja die eine Seite, die dann sagt, geht jetzt ein bisschen vielleicht zu weit, aber die eine Seite sagt dann, nee, auf gar keinen Fall und so, und dann gibt es die andere Seite, die sagt dann so, das haben wir doch immer gewusst, so, weil so ein Saubermann gibt es ja heutzutage nicht. Ja, also da machen wir jetzt tatsächlich eine komplett neue Podcast-Folge auf, wenn wir jetzt darüber ernsthaft diskutieren, aber vielleicht ganz kurz nur dazu, was ich jetzt ganz speziell zum Fall Beckenbauer und WM gekauft oder nicht gekauft, also da muss ich ehrlich sagen, wenn ich eine WM haben möchte und ich habe es mit der FIFA zu tun, dann muss ich die Regeln befolgen und dann muss ich die WM so bekommen, wie ich sie halt bekomme. Wenn ich als Bevölkerung sage oder als Medien sage, nein, ich möchte die WM nicht, dann können wir nochmal drüber reden. Aber wenn ich die WM haben möchte, dann geht es bei der FIFA nicht anders. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass die FIFA kein ehrenamtlicher Verein ist, der nur Gutes in der Welt will. Dann musst du nach den Regeln spielen. Und ob er das jetzt gemacht hat oder nicht, ich will das jetzt hier auch gar nicht irgendwie abschließend beurteilen, kann ich auch gar nicht. Aber ich finde es ein bisschen heuchlerisch, auf der einen Seite zu sagen, ah, wunderbar, die WM, die war so toll, die Welt zu Gast bei Freunden. Aber so wie wir sie bekommen haben, das geht eigentlich gar nicht. Also wir hätten sie nicht bekommen. So ist es halt einfach. Und so ehrlich muss man sein. Und zuletzt, das Letzte noch dazu, also eine ganze Lebensleistung und den ganzen Charakter in Frage zu stellen wegen dieser einen Sache, muss ich sagen, da gehe ich überhaupt nicht mit. Das finde ich ganz furchtbar. Und offensichtlich hat der Franz Beckenbauer darunter ja auch echt sehr, sehr stark gelitten, dass ihm da sein Ruf zerstört worden ist von vielen Seiten. Finde ich auch total daneben und heuchlerisch, und insofern, also da habe ich eine ganz klare Meinung dazu, die ist, glaube ich, jetzt auch klar geworden. Also, aber da hat der Lukas völlig recht, es gibt halt, es gibt kein Grau mehr, es gibt nur noch Schwarz und Weiß, und das ist natürlich für unsere Debattenkultur nicht gut. Deine Meinung über FIFA teile ich auch, also ganz klar, also das ist klar. Aber wollen wir, wie du gesagt hast, wollen wir gar nicht jetzt ins Thema Fußball reingehen, ja, da kann ich auch gar nicht so mitreden wie ihr beide. zum Thema Begegnung, also wie gesagt, ich finde diese Leute, die sie auch so ein bisschen auch polarisieren, finde ich super interessant. Also ich habe grundsätzlich auch keine Schwierigkeiten irgendwie mit schwierigen Debatten oder sich mit Leuten zu unterhalten, die jetzt irgendwo, keine Ahnung, irgendwas nicht einsehen wollen oder so. Ich meine, klar, so die Zeit momentan ist schwierig, ne? Die sozialen Medien machen es auch nicht gerade einfacher, weil im Endeffekt, ne, jeder hat seine Meinung und die andere Meinung zählt halt nicht so sehr, Na, aber da sind wir schon natürlich auch, auch damit vom Thema Begegnung weichen wir da ab. Also grundsätzlich, was ich halt damit sagen will, ich finde halt solche Menschen, und ich glaube, und da wir wieder beim guten Franz, auch er, wenn er so eine Ausstrahlung hatte und so ein guter Mensch ist, auch er ist nicht nur gut oder nur schlecht oder, sondern ne, jeder, wie jeder andere, hatte er seine Grautöne. Und das ist auch gut so, ne? Das haben wir alle, und genau. Von daher, ja, grundsätzlich muss ich wirklich nochmal zu dem Thema sagen, dass ja gerade so hier in Bezug auf den Podcast. Wir hatten hier mittlerweile, ich weiß nicht, Lukas, wie lange gibt es den Wechselzone-Podcast? Ich habe da den Überblick verloren, aber Ich bin gerade nicht ganz sicher, es war auf jeden Fall im Dezember 2015. Ich meine, es wäre Dezember 2016 gewesen. Also, ja, genau. Ich meine, es wäre Dezember 2016 gewesen. 2016, okay, krass, okay, siehst du, das habe ich gar nicht mehr in Erinnerung. Aber jetzt muss man sich mal so einfach mal so in Erinnerung rufen, wie viele Menschen wir hier bei dem Podcast schon mal zu Gast hatten, ne, zu Interviews hatten, mit wie vielen Menschen wir schon hier gesprochen haben. Und das finde ich dann wiederum mal so richtig cool, ne, weil auch dieser Sport uns auch viele Begegnungen auch ermöglicht, ne. Also ich habe wirklich durch den Sport habe ich wirklich sehr, sehr, sehr coole Leute kennengelernt. Also das ist ganz klar der Fall. Und auch Menschen, wo ich sage, okay, auch die sind so ein bisschen, sage ich mal, mit Vorsicht zu genießen oder so. Die habe ich auch kennengelernt im Laufe der Jahre, aber auch das gehört im Leistungssport irgendwo dazu. Aber grundsätzlich ist schon wirklich eine sehr, sehr coole Geschichte, wie viel Menschen wir hier schon hier begegnet sind und ja, welche Auswirkungen sie auf diesen Podcast hier haben. Ja, das stimmt. Ich sag nur, unsere erste Begegnung, Mike, der Trainer. Adrian, hat er dich geprägt? Mike, der Trainer, ja, das war jetzt, wo du sagst, ja, war eine coole Episode. Ich weiß nicht, Ludwig, ob du die kennst. Die Episode, glaube ich, kenne ich nicht. Ich kenne Mike, den Trainer, tatsächlich von ganz, ganz früher noch podcastmäßig, habe ich Genau. da auch was gehört, mal von ihm. Und in dem Zusammenhang, weil du es auch gerade gesagt hast, wie lange es den Wechselzone-Podcast schon gibt, ich bin da das jüngste Mitglied, deswegen kann ich da gar nicht so viel mitreden, obwohl ich euch tatsächlich auch Ja, schon wobei du sehr früh gehört mittlerweile habe. bist du auch schon ein paar Jährchen dabei, ne? Also. Ja, ich weiß, ja, das ist schon wirklich beeindruckend, welche Folgenzahl wir auch schon Ja. haben, auch wenn wir sie nicht wissen, aber es wird auf jeden Fall deutlich Ich kann sie dreistellig dir sein. sagen, wenn du willst. Ach, weißt du es jetzt? Dann droppen wir das Ich jetzt mal, komm. weiß sie immer. Ich weiß sie ja immer. Und wir haben Ja, dann 258 sag mal, jetzt. welche Folge haben wir? 258. Das ist natürlich echt beeindruckend, ja. Also, und was ich da noch sagen wollte, es ist total witzig, weil ich habe jetzt echt lange Zeit ganz, ganz wenig Laufpodcasts gehört. Also wirklich, ich glaube, 2 Jahre lang echt wenig Laufpodcasts. Und jetzt höre ich wieder relativ viele und es gibt fast alle noch von damals. Also wirklich, Echt? es ist offensichtlich, ist Okay. das Podcast-Sterben in der Laufbranche nicht wirklich Ich da. finde, das wird weniger. Also die ich gehört habe, gibt es auf jeden Fall noch. Also ich sehe das ein bisschen anders, denn da viele, die ich gehört habe, haben jetzt einfach auch komplett aufgehört und ja, die fand ich auch immer sehr gut, aber ja, viele geben auf. Welches waren das, Lukas? Gerade bei dir? Ja, so einige, aber vor allem voran kann ich hier Laufen liebe Erdnussbutter nennen, die ich auch sehr gern gehört habe und die auch ziemlich zeitgleich mit uns Ja, wir angefangen sind haben. quasi gleichzeitig entstanden. Mit Ja. einem Abstand vielleicht von ein paar Monaten. Genau. Ja, und die habe ich echt gerne gehört und es hat mich schockiert zu sehen, als sie aufgehört haben oder sie die Folge rausgebracht haben. Die habe ich mir dann auch reingezogen und ja, da zieht einen schon ein bisschen Boden unter den Füßen weg, als ja, wenn man das so mitbekommt, dass welche, die jetzt das auch so gern gemacht haben, dann aus gewissen Gründen dann halt aufhören und ja, so ist das halt momentan. Das ist vor allem nicht leicht, das ist ja nicht unser Job, sondern für die meisten Hobby. Ja, und deswegen ist das ja, schwierig manchmal, das so immer weiterzuführen. Ja, also das, so, klar, so ist das. Aber Ludwig, was sagst du denn dazu? Du meinst das Laufen, liebe Erdnussbutter? Ja, genau. Also wie gesagt, ich habe dann längere Zeit keine Laufpodcasts mehr gehört. Die letzte Folge habe ich dann aber schon gehört, war auch überrascht natürlich, klar, wobei ich ich weiß die Begründung nicht mehr so ganz genau, aber ich glaube, dass es schon auch in die Richtung ging, dass irgendwie jetzt mehr oder weniger dann alles Zeitmäßig. gesagt war oder so, Ich ne? glaube, zeitmäßig war es nicht Was ich einfach. auch zeitmäßig auch noch. Ah ja. Also das ist natürlich, das muss man sich eingestehen und ich finde es auch gut, dass die sich das eingestanden haben und der Daniel ist da auch relativ offen mit dem, was er macht und warum er es macht. Also das konnte ich alles gut nachvollziehen und fand es auch sehr gut, dass das so offen kommuniziert worden ist. Ja, wir hatten ja eine schöne Kooperation, das stimmt. Damals, als wir, der Daniel und ich, den WHEW gelaufen sind, gibt es auch noch eine Playlist, glaube ich, auf Spotify. Die sollte man sich auf jeden Fall nochmal anhören. Die gibt es nämlich noch. Ja, also von daher klar. Und das ist ja auch das Schöne damals gewesen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie das heute ist tatsächlich. Aber damals war es ja schon so, dass man sich auch echt kannte in der Szene, weil halt das schon sehr eben logischerweise innerhalb der Blase stattfindet alles und natürlich die ganzen Läuferinnen und Läufer auch relativ viele Überschneidungen haben und hatten, was sie hören und welche Podcasts sie hören. Das ist wahrscheinlich immer noch so ein bisschen. Es gibt aber inzwischen natürlich auch Podcasts, die schon echt eine krasse Reichweite haben. Trailrunning-Geschwätz zum Beispiel. Oder auch der Podcast von der Ida Sophie Hegemann und der Kimi Schreiber. Das ist natürlich jetzt schon nochmal ein anderer Ansatz. Und das finde ich natürlich positiv, dass sozusagen diese, ich sage jetzt mal böse Selfmade-Podcasts, die wir ja auch sind, jetzt ergänzt werden zumindest von den hochprofessionell produzierten Podcasts. Finde ich eine schöne Mischung. Hat sich, glaube ich, gut entwickelt. Finde ich eine gute Entwicklung. Man hat jetzt viele verschiedene Perspektiven. Man kann sich's wirklich aussuchen inzwischen. Also es ist fast sogar noch ein bisschen mehr ja inzwischen geworden mit Laufpodcasts. Also von daher finde ich eine Deutlich gute mehr, Entwicklung. deutlich Jetzt mehr. unabhängig natürlich. Ja, eben, genau. Also vielleicht wird es auch wieder weniger, weil irgendwann ist natürlich auch da das Limit erreicht, schätze ich. Aber also ich finde es inzwischen, habe ich wieder Freude dran, das alles zu hören. Und von daher inzwischen auch 1,8-fache Geschwindigkeit, weil sonst schaffe ich das alles nicht mehr. Ich sehe da jetzt mit dem Podcast ein bisschen anders, aber gut, das wird jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit reichen. Adrian, du bist ja so derjenige, der wohl die am wenigsten Podcasts hier abonniert hat. Wie hast du das denn so? Wie empfindest du das so ein bisschen hier? Naja, so die Podcasts also gerade was Laufen anbetrifft, die von heute, die in der letzten Zeit so irgendwie entstanden sind, da kann ich wirklich fast gar nicht mehr mitreden. Na, und die jetzt irgendwie vor uns entstanden sind, also quasi vor 2016 oder mehr oder weniger gleichzeitig mit uns, die sehe ich gar nicht mehr. Also die gibt es nicht mehr. Na, also ja, ich bin da, ich höre da, ich krieg von Spotify, kriege ich immer wieder mal was vorgeschlagen, hören da, höre ich rein. Ich bin da auch so ein bisschen eher in der US-Podcast-Szene unterwegs, auch so was hier und da so ein paar Ratsch-Podcasts angeht, oder auch Podcasts so aus einem ganz anderen Bereich, wie jetzt irgendwie Musik oder Kino, ne, da höre ich mir das eine oder andere an. Aber grundsätzlich, ja, ist es bei mir deutlich, deutlich weniger geworden, mit dem Podcast, tatsächlich, ja. Also ich bin da schon sehr, sehr wählerisch, was das angeht, und genau. Ja, also es ist ja auch so sehr faszinierend, weil du da irgendwie du bist ja in so deiner eigenen Welt, sag ich jetzt einmal, oder in deiner eigenen Bubble, weil du jetzt auch, sag ich mal, hier auch, ich meine, du betreibst einen Podcast, hörst aber sehr selten welche und dann hast du noch natürlich deinen Ausdauersport, bist jetzt aber auch gar keinen Social Media mehr vertreten. Also das ist halt kleine Kuriosität, finde ich aber sehr faszinierend. Und oftmals kriege ich es eigentlich nur von Komoot mit, was du gemacht hast. Ach ja, okay. Ja, also ich hab jetzt irgendwie, ich bin da jetzt bei diesen ganzen Dingen nicht raus. Genau, ich beachte das nur nicht, und ich hab mich beim Handy davon befreit und habe die Apps da überall gelöscht. Aber sitze ich am Computer, dann gehe ich auch ab und zu mal auf Strava und gucke mir das halt an, was so der eine oder andere so betreibt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, wie der Ludwig, dass er nächste Woche einen Wettkampf hat, dann gucke ich da natürlich dann auch mal rein. Ja, das wüsstest du halt viel besser bei Instagram. So muss ich es dann mal per WhatsApp schreiben. Das ist natürlich schon mühsam. Ne, irgendwie, Aber aber soll gut. ich euch, also ich war tatsächlich, ich weiß nicht, ob das jetzt, wann war das, vorgestern oder so, war ich auch tatsächlich mal kurz auf Instagram vielleicht seit 3 Wochen, seit 4 Wochen, irgend sowas, kann ich gar nicht sagen. Und irgendwie kommt das einem schon so ein bisschen lächerlich vor. Wirklich, also wenn man so, wenn man so. Nee, den, also da muss ich jetzt. Nee, nee, nee, man, nee Moment, oh, Moment. Nein, Moment, ich rede jetzt nur von mir. Also wirklich, also wenn ich. Und ich rede jetzt tatsächlich von nicht irgendwie von den Bildern oder so, aber auch was dazu geschrieben wird oder halt eben nicht geschrieben wird. Wenn du jetzt so ein bisschen den Bezug dazu verloren hast und das jetzt kaum noch siehst, dann denkst du dir, okay, krass, also wie überflüssig ist das denn bitte? Ja, ja und nein. Also du hast völlig recht, es gibt zu viel Müll wie überall im Internet halt, natürlich auch auf Instagram, aber ja, wie gesagt, Stichwort Medienkompetenz, ich glaube, es kommt halt einfach immer darauf an, was du mit dem Ding machst und wen du und was du da abonnierst. Also ich finde es schon, bei mir ist es schon ein Gewinn, wenn ich halt irgendwie Einblicke bekomme von Athletinnen und Athleten, was die so machen. Natürlich kann man sich überlegen, ob das immer diese hochprofessionellen Bilder von Shootings sein müssen. Das ist tatsächlich ein bisschen arg geworden, das stimmt schon. Das ist natürlich schon alles Hochglanz. Dann gibt es aber natürlich auch die Möglichkeit, auf Inhalte zu stoßen, die du vielleicht nicht so mitbekommen hast, Newsportale, was weiß ich. Also da kann man sich schon so erste Informationen holen. Natürlich, völlig richtig, die ganze Influencer-Geschichte und so weiter, da braucht man, glaube ich, nicht drüber reden. Das ist einfach zu heftig geworden. Das gibt mir auch nicht mehr so wahnsinnig viel. Aber man kann, wenn man es, glaube ich, gut macht und wohl seine Kanäle wohl auswählt, und bewusst auswählt, dann kann man es schon auch noch nutzen, um Sachen mitzubekommen, weil ich lese jetzt zum Beispiel nicht so viel Fachliteratur zum Trailrunning zum Beispiel, kriege aber doch relativ viel mit. Oder auch die ganzen Podcasts, die ja auch auf Instagram mit vertreten sind, kriegt man halt mit, um was geht's da in der Folge, gibt's ein paar Hintergrundinfos und so weiter und so weiter. Man kann es, glaube ich, schon nutzen. Ich verstehe aber schon, dass man sagt, es ist zu viel, wenn du dann am Scrollen bist und so weiter. Man muss sich dann schon ein bisschen unter Kontrolle einfach haben. Ich verstehe das, dass es zu viel werden kann und ja, also wie gesagt, wie beim Fernsehen halt auch, such dir die Kanäle aus, die dich wirklich interessieren und mach nicht einfach deinen Daumen die ganze Zeit hoch und runter und schau, was passiert und lass dich da irgendwie einlullen, sondern am besten das komplett vom Handy löschen, dann musst du da gar nicht mit dem Handy spielen, weil, weißt du, das, was wir früher zum Telefonieren genutzt haben, nutzen wir jetzt einfach, um unser Leben irgendwie auszufüllen. Nee, also, und das ist im Endeffekt auch der Grund für mich. Will ich jetzt irgendwelche Infos haben, weißt du, dann habe ich auch dafür das Internet oder keine Ahnung, aber ich will es einfach nicht auf dem Handy haben, weißt du, deshalb ist das für mich so der Grund. Ich bin da jetzt nicht so komplett jetzt irgendwie so der Dagegenschießer oder so, und jeder muss für sich wissen, wie er halt das alles nutzt, aber ich habe halt für mich beschlossen, dass ich da halt ganz wenig an dem Ganzen teilhaben will und von den Menschen, ne, ich sag mal, die mir irgendwas bedeuten, da weiß ich schon, ne, irgendwie, ob da irgendwas ansteht und guck schon, was sie so treiben. Klar, das interessiert mich schon. Ansonsten nutze ich hier den Podcast. Oder du erfährst von uns im Podcast. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich nutze halt den Podcast, um darüber zu reden. Also ich glaube, das größte Problem bei diesen Social-Media-Sachen sind ja nicht unbedingt mein Feed, also mein normaler Feed von meinen abonnierten Sachen, sondern tatsächlich die Sachen, die ich über Reels oder über TikTok mitbekommen würde, wenn ich es exzessiv nutzen würde. Ne? Die ganzen Algorithmen, die ganzen Sachen, die davor ausgewählt sind, das, glaube ich, ist eher das Problem und da verstehe ich vollkommen, da bin ich auch ganz bei dir, dass das in eine absolut falsche Richtung gelaufen ist bereits, dass wir vielleicht auch gar nicht mehr so einfangen können. Also von daher, ja, also wir sind da nicht so weit auseinander, wie es jetzt zuerst geklungen hat. Wieso auch? Ich finde, es ist aber auch so, wenn wir auf unser Hauptthema wieder zurückkommen, ob da Leute einen beeinflussen, und da habe ich ja auch schon vorhin gesagt, das ist halt heutzutage schwer, ja, wer lässt sich dann heutzutage noch von jemandem, der, sag ich mal, Influencer ist, dann sowas mitgeben, wo du sagst, das habe ich jetzt mit fürs Leben genommen. Also es ist halt, glaube ich, mittlerweile ein bisschen schwer, sondern man hinterfragt viel mehr, was will er überhaupt, so, weißt du, was ist seine Agenda, was ist so, ja. Gar nichts. Heiße Luft. Siehst du, der Adrian würde auch von Instagram nie was mitnehmen. Aber ich bin jetzt mal gespannt, vielleicht, weil ich sehe in Ludwig in seine Augen und ich denke, ich sehe da vielleicht, was quatscht er jetzt so? Also erzähl mal. Nein, also es ist eher Zustimmung. Also ich glaube, das ist tatsächlich ein großes Problem, ist, dass man das, was man konsumiert, gar nicht mehr wirklich reflektiert. Und das ist ja das, was wir vorher angesprochen haben. Wenn ich mit Menschen zu tun habe und mit Aussagen oder mit Dingen, die mir da begegnen, wie wir es genannt haben ja auch, dann muss ich mich ja damit auseinandersetzen und das mal wirken lassen und verarbeiten und so weiter. Und durch diesen ganzen Wahnsinn, den wir auf Social Media mitbekommen, ist auch gar keine Zeit mehr dazu, weil wir ja nur noch in 30-Sekunden-Clips denken. Also selbst die Musikbranche hat das ja verändert. Es gibt ja nur noch 2,30 Songlänge. weil wir gar nicht mehr in der Lage sind, mehr zu verarbeiten. Also insofern, das glaube ich, ist schon ein großes Problem, dass wir das, was wir Minuten, sekundenweise auf uns wirken lassen, gar nicht mehr verarbeiten können und gar nicht mehr reflektieren und drüber nachdenken können. Also das, glaube ich, ist ein ganz, ganz großes Problem und das verlernt man dann vielleicht auch irgendwann, weil man gar nicht mehr bewusst die Inhalte auf sich wirken lässt und sich damit gedanklich auseinandersetzt und damit auch gar keine Möglichkeit hat, ein Thema zu vertiefen und vielleicht auch verschiedene Perspektiven sich anzuschauen und aus dem Angebot der Perspektiven dann seine eigene Meinung zusammenstellt, was ja eigentlich eine Grundkompetenz eines intelligenten Menschen sein sollte, der dann eigene Meinung auch vertreten muss. Ja, also wir plappern halt einfach wahnsinnig viel nach oder glauben das, was wir da sehen, weil wir gar nicht drüber nachdenken können mehr, weil es einfach alles viel zu viel wird. Und das halte ich für höchst bedenklich. Also da weiß ich nicht, ob wir jetzt so tief reingehen wollen, aber ich glaube, da reicht es auch gar nicht mehr aus, das irgendwie über Bildung allein hinzubekommen. Da muss man sich, glaube ich, echt nur überlegen, ob man da nicht in irgendeiner Weise regulatorisch vielleicht sogar eingreifen muss, weil sonst wird es ja alles völlig, läuft da alles aus dem Ruder. Ja. Aber willst du denn in irgendwas nachdenken, wenn du alle 10 bis 3 Minuten was anderes siehst? Du denkst ja gar nicht drüber nach, sondern scrollst halt weiter und siehst halt das nächste Bild, siehst das nächste Video und denkst halt auch nicht mehr das oder verarbeitest gar nicht das, was du da gesehen hast, sondern du, also ich habe mal letztens, ist mir richtig aufgefallen, ich habe so exzessiv alles konsumiert auf 1,5-facher Geschwindigkeit, dass ich, wenn ich zum Beispiel mal, ich hatte zeitlang Audible habe ich auf jeden Fall so ein paar Hörbücher gehört und ich muss sagen, wenn ich ein Buch lese, verinnerliche ich das viel mehr, als wenn ich mir das jetzt in 1,5-facher Geschwindigkeit denke, ich kann mich zwar an die Geschichte erinnern, worum es geht, aber so Einzelheiten kann ich gar nicht rausnehmen. So, was das ist halt so wirklich, wo ich jetzt letztens gesagt habe, okay, ich muss das viel, entweder muss ich mir die Zeit nehmen, ich muss da wirklich bewusst hinhören, oder ich muss dann wirklich so dazugreifen, weil so ein Buch einfach so nebenbei zu konsumieren, ist halt ein bisschen was anderes als jetzt ein Podcast. Ja, da labern mich zwei Leute voll über ein Thema, was mich vielleicht interessiert, aber danach kommt der nächste Podcast und da reflektiere ich auch nicht, was Sie erzählt haben. Ja, ich glaube, das große Problem ist auch, dass das sind ja nicht einfach alles Trivia, die uns da begegnen. Das sind ja nicht einfach nur so Nebensächlichkeiten, die man da auf Instagram und auf TikTok mitbekommt, sondern es sind ja teilweise hochpolitische Inhalte. Und wenn ich da überhaupt keine Möglichkeit mehr habe, mir das zu Gemüte zu führen, sondern ständig mit irgendwelchen politischen Fakten oder Scheinfakten, gesellschaftlichen Fakten oder Scheinfakten konfrontiert werde und ich überhaupt nicht mehr drüber nachdenken kann, stimmt das jetzt, was hat das jetzt für eine Konsequenz, was gibt's da für Quellen, was gibt's für Gegeninformationen und so weiter. Also ich klicke das so schnell weg, nehme das irgendwie auf und stimme zu oder stimme nicht zu und damit fehlt ja jegliche ernsthafte Auseinandersetzung und das ist ja das Problem. Also wenn es jetzt einfach nur irgendwelche Filmtrailer wären oder irgendwelche Musikclips von wem auch immer, dann wäre das ja alles unproblematisch, aber es sind ja, wie gesagt, hochpolitische Inhalte, die da mit übertragen werden. Und das klappt halt nicht, wenn du dann nur 2 Sekunden draufschaust und weiterwischst und dann irgendwann in den Algorithmus kommst, der dich dann auch nur noch vermeintlich bestärkt in deiner Scheinmeinung. Also das ist alles nicht so gut. Ja. Nee, und irgendwann wird auch Reflexion ein Wort, was irgendwie der Vergangenheit angehört, ne? Weil es wird einfach nicht mehr reflektiert, sondern nur noch konsumiert und nach vorne geschaut und immer mehr und mehr und mehr. Und dann wird's gefährlich. Aber ich möchte jetzt hier, weil ich glaube, wir machen jetzt bald Schluss, ich würde jetzt nur ungern eine neue Diskussion eröffnen, aber wir können das vielleicht mal als Teaser für die kommende nehmen. Nämlich tatsächlich bin ich, wir reden jetzt über Instagram, TikTok und so weiter, aber tatsächlich bin ich mittlerweile auch der Strava gegenüber etwas skeptischer geworden, beziehungsweise sehe das auch so, dass wir auch da konsumieren auch die Kudos, die wir da geben, ne? Wir geben Kudos einfach durch Scrollen. Wir scrollen und geben Kudos, ne? Und auch das ist irgendwas, was mir halt nicht gefallen hat, ne? Also ich habe Strava halt, als ich gecoacht habe, habe ich halt Strava genutzt und ich habe Strava wirklich sehr stark genutzt. Ich war, glaube ich, von Anfang an bei Strava dabei mit Bildern, irgendwelchen Texten und so weiter, bis ich dann irgendwann gesagt habe, also erstens ist es auch ein unheimlicher Zeitfresser und gefällt mir mittlerweile auch so in dieser Form jetzt auch nicht, ne? Schon alleine nicht durch halt eben Kudos. Ich bin immer so der Gegner von Likes und Kudos und dem Ganzen gewesen. Und ich finde, dass das Dadurch wird halt Strava auch zu irgend so einem, ja, weiterhin sozialen Medium, ne, durch das man einfach scrollt und schaut, okay, wer hat hier, okay, der hat einen Fünfer gelaufen, der ist ein Zehner gelaufen, ne, hier gebe ich mal einen Kudo, ne. Einfach zu oberflächlich, ja. Aber vielleicht tatsächlich, schönes Thema. Vielleicht tatsächlich ein Thema für die nächste Episode. Sehr gut. Schöner Teaser. Genau, dann teasen wir jetzt schon mal auf die nächste Episode, wo es dann wahrscheinlich darum geht, ob Strava oberflächlich ist oder ob Tieferes dahinter steckt. Und wer von, ich habe jetzt tatsächlich mehr Gegenwehr von Ludwig erwartet jetzt. Der Ludwig jetzt ja so. Kommt schon, aber nicht jetzt. Okay. Glaub ich, okay. Wenn wir jetzt noch mal, weil Ludwig jetzt noch ansetzt, dann sind wir in den nächsten 10 Minuten nur noch beschäftigt. Deswegen machen wir jetzt mal einen Cut. Leute, seid gespannt auf die nächste Episode. Die kommt bald. Vielleicht noch in diesem Monat. Ansonsten könnte ein bisschen knapp werden. Ja, der Adrian der auch schon so. Ich weiß bei einigen von euch, was nur los ist. Der Geburtstagsmarathon wartet, Adrian. Genau. Und ja, deswegen verabschiede ich mich. Mir hat die Episode so viel Freude gemacht, weil ich genau wusste, wo es da hinläuft. Es läuft nämlich komplett aus dem Ruder. Es ist nämlich einfach so, dass wenn wir uns unterhalten, dann bleiben wir nicht bei dem Thema, sondern wir schweifen natürlich auch gerne ab. Und das macht ja auch genau Spaß. Und ich glaube, der Adrian setzt ja auch dieses Thema an, so damit er weiß, oder er weiß dann, dass wir soweit auch nicht in dem Thema verharren, sondern wir beleuchten auch noch andere Aspekte, die damit was zu tun haben. Und ich glaube, da nimmt jeder von uns was mit. Und ich hoffe, ihr mit den Kopfhörern oder mit den Lautsprechern habt auch was mitgenommen. Und ja, deswegen sage ich, freut euch auf die nächste Episode. Anscheinend haben wir das Thema gerade gefunden. Deswegen sage ich schon mal Tschüss und ihr anderen beiden. Jo, bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.